Übeltäter, schlechte Bakterien und Parasiten. Es gibt Gutes und Schlechtes in der Welt, auch in der unserer Mikroben. Das Schlechte hat meistens eine Gemeinsamkeit. Es will eigentlich nur das Beste. Für sich selbst. Salmonellen mit Hüten. Beim Aufschlagen von Eiern überkommt den mutigen Küchenpionier manchmal eine Art Urangst vor einer rohen Bedrohung. Salmonellen. Jeder kennt wohl eine oder zwei Personen, denen das nicht ganz durchgebratene Hähnchen oder das Naschen von rohem Teig unendliche Arien aus Durchfall und Erbrechen beschert hat. Salmonellen können auf unerwarteten Wegen an unser Essen kommen. Einige gelangen zum Beispiel durch die Globalisierung an Hühnerfleisch und Eier. Das funktioniert so. Futtergetreide für Hühner bekommt man am günstigsten in Afrika. Dort gibt es aber mehr freilaufende Schildkröten und Echsen als in Deutschland und Salmonellen sind normale Bestandteile ihrer Darmflora. Während also die Schildkröte entspannt ihren Haufen in das deutsch outgesourcete Getreide setzt, ist der afrikanische Bauer schon auf dem Weg zum Ernten. So kommt das Getreide samt Salmonellen in deutschen Zuchtbetrieben an. Im Darm der Hühner vermehren sie sich und werden dann ausgeschieden. Da Hühner nur ein Loch für jegliche Exportartikel aus ihrem Körper haben, kommt das Ei zwangsläufig mit den Salmonellen aus dem Hühnerkot in Kontakt. Deshalb befinden sich Salmonellen beim unbeschädigten Ei auch nur auf der Schale. Wie Salmonellen vom Darm in das Hühnerfleisch gelangen, ist eine unschöne Angelegenheit. Billig gefütterte Hühner werden in der Regel zu großen Schlachtbetrieben gefahren. Dort werden sie nach dem Töten und Entfernen des Kopfes durch große Wasserbecken gezogen. Diese Becken sind dann sozusagen Salmonellen-Wellness-Gebiet inklusive Darmeinlauf für die Hühner. Später landen diese dann gerne als günstige Tiefkühlware in Discountern. Wenn man sie schön heiß brät oder kocht, sind alle Salmonellen hinüber und können einem völlig egal sein. Problematisch wird es erst, wenn man das Tiefkühlhähnchen gemütlich im Spülbecken oder dem Salatsieb auftauen lässt. Bakterien lassen sich nämlich super einfrieren und dann wieder auftauen. Salmonellen verdoppeln sich sehr schnell. Sobald Temperaturen von über 10 Grad herrschen, erwacht die Salmonelle aus dem Winterschlaf und wächst fleißig. Sie hat viele filigrane Schwimmarme, mit denen sie umherfährt, bis sie an der Darmhaut andockt und sich dort festhängt. Von dort dringt sie in unsere Zellen ein, diese entzünden sich und schleusen jede Menge Flüssigkeit aus den Zellen in den Darm, um diesen Erreger dort so schnell wie möglich auszuspülen. Von zufälliger Einnahme bis wasserreicher Ausschleusung vergehen wenige Stunden bis ein paar Tage. Ist man nicht zu klein, zu alt oder zu geschwächt, dann funktioniert so eine Selbstausspülung gut. Antibiotika würden mehr schaden als nutzen. Dennoch sollte man seinen Darm unterstützen und alles tun, um die Salmonellen fies auszugrenzen. Weder nach dem Toilettengang noch nach einer vollgekotzten Plastiktüte darf man sie an der Hand nehmen und ihnen das Leben da draußen zeigen. Man muss sie eiskalt, knallheiß mit Seife und Wasser abspülen und ihnen damit klarmachen, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Ich komme mit deiner Anhänglichkeit einfach nicht zurecht. Salmonellen sind die häufigsten Übeltäter, wenn man sich durch Essen etwas einfängt. Es gibt sie nicht nur auf Hühnerprodukten, allerdings tummeln sie sich dort besonders gerne. Es gibt verschiedene Sorten von ihnen. Wenn wir in unserem Labor Stuhlproben von Patienten bekommen, können wir diese mit unterschiedlichen Antikörpern testen. Bindet ein Antikörper die Salmonellen, klumpen sie zu großen Brocken zusammen. Das kann man mit bloßem Auge sehen. Passiert das, kann man sogar sagen, der Antikörper gegen die Kotzbrechsalmonelle Nummer XY reagiert sehr stark, also ist es wohl eine Kotzbrechsalmonelle XY. Das ist der gleiche Mechanismus, der auch in unserem Körper passiert. Unser Immunsystem lernt ein paar neue Salmonellen kennen und sagt sich, hey, dazu hast du doch irgendwo vielleicht noch einen passenden Hut. Dann geht es los und sucht in seinen Kleiderschränken den passenden Hut, rückt den noch etwas zurecht und beauftragt dann einen Hutmacher, der für 1 Million Salmonellen die richtigen Hüte anfertigt. Wenn alle Salmonellen so einen Hut aufhaben, schauen sie nicht mehr gefährlich aus, sondern lächerlich. Sie sind dann zu schwer, um noch wendig umherzuschwirren und sehen dann auch nicht mehr genug, um noch irgendetwas gezielt anzugreifen. Die Antikörper im Labor sind dann sozusagen eine kleine Auswahl verschiedener Hüte. Wenn einer passt, sinken die nun schwer behüteten Bakterien in Klumpen ab und man kann je nach Hut sagen, welche Salmonellensorte in der Stuhlprobe vorkam.